Pfingsturlaub 2017. Audio-Ansichtskarte Nummer 16. Hallo Flo. Ja, eine Audio-Ansichtskarte für dich. Auch eine ganz besondere. Ich versuche ja dieses Jahr jedem Podcast etwas zu schicken, was auch für seinen Podcast passt. Bei deinem musste ich ein bisschen nachdenken. So, und jetzt ist es so, vielleicht hörst du auch die Geräusche. Ich sitze tatsächlich im Auto, das erste Mal, vielleicht auch das einzige Mal, dass ich während der Fahrt aufnehme. Ganz frevlerisch fahre ich nämlich hier auf dem Campingplatz in Spanien mit meinem Auto durch die Gegend. Und zwar viel zu früh. Ich bin gerade aufgestanden und das ist das Bild der Ansichtskarte. Wie gesagt, das Auto, das Zoom H5 liegt direkt vorne drauf. Es ist alles noch ganz verschlafen. Die meisten Zelte sind zu. Hier fahre ich an ein paar Mobilhomes vorbei. Da ist noch mal schon mal eine Mama, die schon mal Frühstück macht. Und da vorne rennen zwei Jogger durch die Gegend. Der Himmel ist blau, ganz leichte weiße Schleierwolken. Es ist noch so ein bisschen dampfig von der Nacht. Jetzt komme ich am Waschhaus vorbei. Da stehen schon doch die ein oder anderen Damen mit gewickelten und gewaschenen Haaren und Bademantel, Duschgel in der Hand. Jetzt muss ich mal, ja, ich fahre dich schon nicht um. Okay, so, Moment, links. Ja, warum bin ich im Auto unterwegs? Auf dem Campingplatz im Auto, das macht man eigentlich nicht, aber wir sind auf einem riesigen Campingplatz gelandet und haben ein Mobilhome und das ist am allerletzten Ende des Campingplatzes und ich soll früh aufstehen, hat es geheißen, und soll Semmeln holen und es ist fast ein Kilometer und es ist mir jetzt echt zu weit und deswegen bin ich im Auto gefahren und es passt ganz gut, dir diese Audio-Ansichtskarte live zu schicken. Warum so früh aufstehen heute? Ja, es ist Mittwoch nach Pfingsten. Und wir wollen jetzt zum Markt in das nahegelegene St. Pere Pescador. Jetzt muss ich im Moment wieder abbiegen. Muss echt aufpassen, dass einem nicht irgendjemand über den Weg läuft. Aber die meisten Kinderchen, die hier so am Tag rumfetzen, sind viele Kinder hier da, die schlafen alle noch. Es ist ein Auto hinter mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Echt? Ich dachte, ich bin der Einzige. Oh, jetzt geht's richtig zu. Ich bin nicht der Einzige, der mit dem Auto Semmeln holt. Meine Güte, wenn das die anderen hören. Ja, wird schon keiner hören, weil ich nehme es so früh auf. So früh, wie ich es jetzt aufnehme, ist 8 Uhr. Da werden die anderen Podcaster bestimmt alle noch schlafen. Das hörst wahrscheinlich nur du. Dann geht's ja schon. Was wollte ich sagen? Ja, Semmeln holen beim Markt, beim Supermarkt und dann Frühstück machen. Und dann geht es zum Markt nach St. Pere Pescador. Das ist wirklich genial. Da gibt es so tolle spanische Spezialitäten. Und meine Tochter, die möchte da Klamotten kaufen. Und ich gucke auch mal, ob ich irgendwelche Lederstiefel finde. Sowas könnte man an so einem Markt finden. Ich brauche so Robin Hood-ähnliche Lederstiefel fürs Bogenschießen, weil ich mich dann so nach und nach mir eine Gewandung zulege. Die brauche ich für mein Naturbogenschießen. So, jetzt bin ich schon vorne an der Rezeption angelangt. Jetzt ist dann auch gleich zu Ende. Aber wie gesagt, speziell für dich in ja, dem Stil deines Podcasts diese Aufnahme. Ob es gelungen ist, bin ich mal gespannt, ob man überhaupt Geräusch gehört hat. Ich fahre ja hier nur im ersten Gang. So, jetzt Parkplatz. Da sind schon ein paar da mit Rädern, mit Rollern. Also so langsam erwacht der Campingplatz. Der Supermarkt macht erst um 8 Uhr auf. Und jetzt ist 5 nach 8. Ich bin da. Auto aus, abschnallen. Ich schicke dir nochmal liebe Grüße aus Spanien. Ciao, der Christian.